jetzt, hier und heute, zusammen mit Multikulti-Leuten. Ich lebe jetzt, hier und heute, zusammen mit Multikulti-Leuten. Nazis haben bei mir keine Chance, schon ihre beschmierten Songs. Lanza wird es immer geben, damit komme ich nicht klar. Und scheiß Propaganda, bla bla bla bla. Zeit tickt, sie tickt, Sekunde um Sekunde, Stunde um Stunde, Tag für Tag, die Zeit rennt davon. Ich mag gar nicht dran denken, bald ist es zu spät, der Zeiger dreht sich viel zu schnell, mein Leben bewegt sich zu langsam, ich bin jetzt nicht mehr handsam. Ich will heute alles, am besten jetzt sofort, hab zu lange die Zeit verpennt, oh Mann, die Zeit rennt aber auch. Ich stehe unter Tatendrang, in mir brodelt der Drang nach oben zu kommen. Ich will auch mal runterschauen, von oben herab, hab's satt von der Hand in den Mund zu leben. Trotz Arbeit arm, was ist denn das für ein Leben? Ich will frei sein, nebenbei mein eigener Herr sein. Ist es denn zu viel verlangt? Verdammt, in meinem Job werde ich's nicht weit bringen. Ich fang an zu swingen, bisschen Musik in mein Leben bringen. Ich will nicht singen, ich will rappen, kann drauf wetten, damit kann ich jetzt zu was bringen. Muss nur am Mic bleiben, öfter mal allein verbleiben in meinem Zimmer. Ich lebe jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten. Nazis haben bei mir keine Chance, schon ihre beschmierten Songs. Lanza wird es immer geben, damit komm ich nicht klar. Und scheiß Propaganda, bla bla bla bla. Ich lebe jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten. Nazis haben bei mir keine Chance, schon ihre beschmierten Songs. Lanza wird es immer geben, damit komm ich nicht klar. Und scheiß Propaganda, bla bla bla bla. Ja, so ist es, ich hab Tatendrang, hab den Zwang zu schreiben. Denk mir keinen Schrott aus, ich räum bald den Pott auf. Meine Texte sind gut und ich hab den Mut, meinen Mund aufzumachen. Spreche über Sachen, die mich beschäftigen, die niemand beleidigen. Spiel auch nicht den Heiligen, ich bin ich und so wird es bleiben, bis in alle Zeiten. Ich bin jetzt so weit, bin endlich bereit. Ich stell mich robust in den Regen, balle die Faust und werde Deutschland, meinem Heimatland, richtig geben. So kann es nicht weitergehen, ich stell jetzt Themen in den Raum, da wird uns nur hinterm Zaun drüber gesprochen. Versprochen, ich werde alles ansprechen, vielleicht auch damit Gesetze brechen. Aber weißt du was, scheiß einen dicken Haufen drauf. RAF, sowas braucht das Land mal wieder. Keine dummen Boygroup-Lieder. Big Brother immer und immer wieder. Das ist Volksverdummung. Ich bleib nicht mehr stumm, bin ich so dumm. Ich lebe jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten. Nazis haben bei mir keine Chance, schon ihre beschmierten Songs. Lanza wird es immer geben, damit komm ich nicht klar. Und scheiß Propaganda, bla bla bla bla. Ich lebe jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten. Nazis haben bei mir keine Chance, schon ihre beschmierten Songs. Lanza wird es immer geben, damit komm ich nicht klar. Und scheiß Propaganda, bla bla bla bla. Viel schlimmer ist es mit der Seuche im Land namens Existenzangst. Ein Schauer geht durchs Land. Bei den Gedanken verliere ich den Verstand. Da frage ich mich echt, was ist los mit den Menschen in Deutschland? Hält mal die Hand. Nur so ein Verstand, steht auf, fang an zu protestieren gegen die, die uns regieren. Oh Scheiße, jetzt werde ich auch noch politisch, wollte ich gar nicht mit anfangen. Es steckt halt in mir drin, der Tatendrang, der Drang mich zu wehren. Ich muss meine Worte in Liedern vermehren, bis es alle hören. Mir kommt's vor, als ob ihr mir ein Ohr leid. Ich dabei auf ein Podest emporsteig, verkünde meine Botschaften, keine Totschaften, keine versteckten Worte, direkte Sätze, nichts vor mir in die Fresse. Ich hab's satt, nimm kein Blatt mehr vor den Mund. Das mach ich nicht mehr, hab ich viel zu lang gemacht. Jetzt wird alles gesagt, werd mich nie wieder verstellen. Jetzt setzt Ohrschellen, ich weiß, das ist hart. Ich lebe jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten. Nazis haben bei mir keine Chance, schon ihre beschmierten Songs. Lanza wird es immer geben, damit komm ich nicht klar. Und scheiß Propaganda, bla bla bla bla. Ich lebe jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten. Nazis haben bei mir keine Chance, schon ihre beschmierten Songs. Lanza wird es immer geben, damit komm ich nicht klar. Und scheiß Propaganda, bla bla bla bla. Ich lebe jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten. Jetzt hier und heute zusammen mit Multikulti-Leuten.